Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 3. Hallo Tim, hier ist der Christian. Ich grüße dich aus Spanien und schicke dir erstmal ein akustisches Bild. Ich stehe hier am Strand in der Bucht von Escala. Eine riesige Bucht, wenn ich nach links sehe, circa, ja, schwer zu schätzen, mindestens 5 Kilometer durchgehend Strand. Dann erheben sich Berge, die vor bis zur Spitze der Bucht gehen. Und in den Bergen drin liegt malerisch das Dörfchen Roses. Und der Blick nach rechts, wiederum Minimum 5 Kilometer Strand. Dort eben der Ort Escala, davor die Burgruine Empuries. Und ich bin hier am Campingplatz Strand und schicke dir noch ein Souvenir, passend zu deinem Podcast, ein Audio-Souvenir. Auf dem Platz gibt es ganz viele Vögelchen, die zwitschern. Die wirst du in den vielen anderen Audio-Ansichtskarten hören. Ich dachte, du kriegst mal etwas Spezielles anderes und hör mal zu und genieße ganz in Ruhe, fast meditativ, möchte ich sagen. Es ist noch sehr früh und ganz wenig Leute hier. Das Meer ist noch gar nicht so wild, aber ich hoffe, man hat es deutlich genug gehört. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian.